weißt doch alles aus dem Zusammenhang. Der Mann kam sich vor wie ein geprügelter Hund. Er schämte sich, auf die Straße zu gehen. Da kannst du ihm doch nicht seinen letzten Dollar mindestens geben. Das sagst du noch immer? Der Mann hatte 4.000 Dollar. Esther, es ist nicht ganz so. Ich werde dir sagen, was war. Willst du es hören? Nein. Ich habe Vater gesagt, Walter meinte, ich soll dich um Geld bitten. So. Und was geschah dann? Er lachte, als hätte ich einen dummen Witz gemacht, weil wir hier nämlich Dreck gefressen haben. Ich wusste nicht, was ich davon halten sollte. Und ich ging hinaus, ich ging in den Bryant Park, gleich hinter der Stadtbibliothek. Auf dem Gras lagen Männer umher, wie auf einem Schlachtfeld. Ein Obdachlosenasyl im Freien. Und keine vergebunden. Viele hatten noch geputzte Schuhe an den Füßen und trugen gute Hüte. Ruinierte Geschäftsleute, Rechtsanwälte, Mechaniker. 100 Mal hatte ich das schon gesehen, aber plötzlich, verstehst du, plötzlich sah ich es. Da gab es kein Erbarmen mehr, nirgends. Du bist einfach ein Familienoberhaupt gewesen, hast bei Tisch präsidiert und plötzlich bist du ein Stück Scheiße, über Nacht. Und ich versuchte mir dieses Lachen zu erklären, das mich bis heute verfolgte. Wie konnte er mich ausnutzen, wenn er mich liebte? Liebte? Ja, liebte, liebte! Er wollte nur nicht auf dem Gras enden. Er konnte an nichts mehr glauben und ich konnte es nicht ertragen. An dem Abend, an dem er uns sagte, er wäre bankrott, da hat meine Mutter... Ich war unten im Salon auf dieser Couch, sie hatte ein Abendkleid an, sie hatte das Haar aufgesteckt, dazu lange Ohrringe, eher im Smoking. Dann sagte er, wir sollten uns alle hinsetzen. Dann teilte er uns mit, dass er alles verloren hatte. Dann hat sie sich übergeben. Seine Arme vollgekotzt, seine Hände. Es hörte nicht auf. Es wollte sie 35 Jahre ihres Lebens auskotzen. Er saß da und stank wie die Pest. Sein Gesicht hatte einen gewissen Ausdruck. Ich habe noch nie einen solchen Ausdruck in dem Gesicht eines Mannes gesehen. Er saß da und ließ es auf seinen Händen trocknen. Mein Gott, man hat uns in dem Glauben erzogen, dass man sich auf den anderen verlassen kann. Und man hat so lange an den Quatsch geglaubt, dass man es immer wieder versucht. Ich dachte, wenn ich jetzt zu ihm halte, wenn er sieht, dass jemand noch immer... Was weiß ich, ich kann es nicht erklären. Ich wollte einfach nicht, dass alles kaputt geht. Ich nehme dir das nicht ab. Victor, du musst das doch selbst einsehen. Es stimmt nicht hinten und nicht vorn. Warum? Was ging denn kaputt? Sind wir wirklich in dem Glauben erzogen worden, dass man sich auf den anderen verlassen kann? Wir sind dazu erzogen worden, Erfolg zu haben. Warum hat er mich denn so respektiert und nicht dich? Was ging kaputt? Konnte überhaupt etwas kaputt gehen? Gab es hier je so etwas wie Liebe? Als er Mutter brauchte, übergab sie sich. Und als du ihn brauchtest, da hat er gelacht. Das Unerträgliche war ja nicht, dass alles kaputt ging, sondern dass überhaupt nie etwas da gewesen war.